Deutschlandfunk Kommentar. Heute die Flut und die Touristen. Irakische Wahlen ohne die Sunniten und Hartz IV, Bewährungsprobe für Rot-Grün. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten Naturkatastrophe aller Zeiten. Die aktuelle Opferbilanz nach dem Erdbeben im Indischen Ozean: mehr als 55.000 Tote, über 30.000 Vermisste. Die Zahl der deutschen Opfer ist mindestens dreistellig. Außenminister Fischer rechnet mit dem Schlimmsten. Bundeskanzler Schröder hat seinen Urlaub abgebrochen. Deutschland ist erschüttert. Aber auch über mögliche Schadenersatzforderungen überlebender Touristen wird hierzulande schon wieder diskutiert. Ein Kommentar von Hartmut Kriege. Das Seebeben im Indischen Ozean, dessen zerstörerische Gewalt sich an den Rändern zweier Kontinente austobte, mit Zigtausenden von Toten und milliardenschweren Verwüstungen, hat der Welt mit einem Schlag in Erinnerung gerufen, auf welch brüchigen Fundamenten das Leben ruht und wie anfällig menschliches Planen und Realisieren ist. Hautnah und existenziell haben das die Touristen auf Sri Lanka oder in den Freizeitparadiesen Thailands in diesen Tagen und Stunden erfahren müssen. Die von Industrie und Handel angebotene Welt, die Welt von Spaß und Freude, heiter und sorglos, ist wieder einmal mehr und nachhaltig von der Wirklichkeit eingeholt worden. Und das ist ärgerlich, mehr als ärgerlich, dass die Natur so grausam ist und immer wieder und nicht selten nachhaltig in die Planungen des Menschen eingreift, ihn hindert, unbeschwert durchs Leben zu gehen. Krankheit und Sterben haben die Menschen der sogenannten Ersten Welt, also beiderseits des Golfstroms, mehr oder weniger gut in den Griff bekommen. Nur der Tod sträubt sich bislang noch erfolgreich gegen den Würgegriff des Menschen. Das Seebeben im Indischen Ozean hat diese schöne, heile Welt in wenigen Stunden aus den Angeln gehoben. Wenngleich die Bilder, welche die Fernsehanstalten seit Tagen schon und rund um die Uhr aus den Krisengebieten liefern, das Ausmaß von Zerstörung und Elend nur unzureichend wiedergeben, eines tritt jedoch frappierend zutage. Die auf diesen Bildern auszumachenden Verhaltensweisen der Menschen, der Einheimischen wie der Touristen legen die Befindlichkeiten der verschiedenen Lebenswelten unbarmherzig offen. Zum einen sehen wir Bilder, die Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg ähneln. Menschen, die entstellt von Schmutz und Angst vor den Ruinen ihrer Habe knien und stumm leidend ihre Verwandten und Toten umarmen. Daneben Bilder von Rette-sich-wer-kann-Touristen, die sich, bewaffnet mit Koffern und Taschen, den Weg zurück in die sichere Heimat bahnen, die nicht müde werden, uns wissen zu lassen, dass sie froh seien darüber, dass das Wasser ihr wörtlich Hab und Gut verschont habe und dass T-Shirts und Bermudas trocken geblieben seien und man auch noch den Schmuck habe retten können. Bilder, auf denen Touristen klagen, sie hätten mehr als 11 Stunden auf einen Platz im Flugzeug warten müssen, weil Reisebetreuer und Behörden vor Ort sich außerstande gesehen hätten, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Schließlich habe die Reise ja richtiges Geld gekostet. Es ist verständlich, dass Menschen am Leben hängen und dieses Leben zu bewahren und zu verteidigen suchen. Unverständlich ist aber, und selbst wenn es Einzelfälle sein sollten, dass Menschen in einer kommunikativ global vernetzten Welt immer noch glauben, die Ignoranten spielen zu können und aus Egoismus einen alten Grundsatz der Humanität beiseite schieben, der sinngemäß da lautet: Schau erst einmal unter dich. Dort stehen welche, denen es noch schlechter geht als dir.